Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da ein bisschen verspätet heute. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freithemennacht heute wieder. Das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an. Ruft an unter dieser Telefonnummer hier 0800 220 5050 oder faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Sehr gespannt bin ich auf meine erste Anruferin, die heißt nämlich Susanne und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Susanne. Guten Morgen. Da brummt's bei dir. Ja, ich musste leider vom Handy anrufen, ich bin nicht zu Hause. Ja, aber ich glaube es geht, es stört dich nicht zu sehr. Mich stört es gar nicht. Das glaube ich ja. Susanne, um was geht's denn? Ja, es ist eine ziemlich unglaubwürdige Geschichte. Na, das fängt ja gut an. Es ist auch keine schöne Geschichte, also es belastet mich auch ziemlich. Es ist so, dass ich seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen bin oder war. Ja. Und kurz vor Weihnachten ist dann halt was passiert. Mhm. Wir haben alle zusammen gegessen, also ich wohne noch bei meiner Familie. Mhm. Und meine Oma war mit da und mein Bruder und wir saßen halt alle da und meine Mutter hat auch einen Partner, also meine Eltern sind geschieden. Mhm. Und wir saßen alle zusammen am Tisch und ich wusste, irgendwas stimmt auch nicht, weil wir hatten im Vorfeld auch schon so sexuelle Probleme und so. Der Freund war auch mit anwesend? Ja, der war mit anwesend. Mhm. Es war zwei Tage vor Weihnachten und da war er halt schon bei mir und ja. Wir saßen am Tisch und haben gegessen alle zusammen, so wie wir das immer machen am Abend. Und dann sagte er plötzlich, wir, also damit meinte er, was sich im Nachhinein rausstellte, den Freund meiner Mutter und ich, müssen euch was sagen, das wird euch jetzt sehr schocken und das wird euch auch verletzen, aber wir wollen uns nicht länger verstecken. Er meinte sich und den Freund deiner Mutter? Ja. Darüber sagte er, wir beide, also wir beiden Männer wollen uns nicht weiter verstecken. Ja, genau, die saßen auch nebeneinander und er guckte ihn an und ich dachte erst, das soll ein Scherz sein. Also so. Ich habe gewartet, was kommt als nächstes. Ich denke mir jetzt schon meinen Teil, aber sag du, was dahinter steckt. Ja, und er sagte dann zu mir, du pass auf. Ich fühle mich zu Männern hingezogen. Sagte er am Kaffeetisch bei Oma und Tanten und bei allen anwesenden Leuten? Ganz genau. Wie bitte? Ja, und dann dachte ich erst, oh mein Gott, das war schon schlimm genug und dann... Ja, nicht nur du wahrscheinlich, sondern auch deine Mutter. Meine Mutter hat ja da erstmal, die hat das gar nicht realisiert. Also die hat nur ihn und mich angeguckt und dann fing plötzlich ihr Partner auch an zu sprechen. Und was sagte der? Er nahm seine Hand und sagte, wir beide haben uns ineinander verliebt. Ach. Und ich hielt es immer noch für einen Scherz. Also ich dachte wirklich, gleich fangen alle an zu lachen. Wer outet sich denn da an einer Kaffeetafel? Ja. Wie alt ist denn der... Halt, wie alt ist denn der... Familie mit einbeziehen. Wie bitte? Ich verstehe. Wie alt ist denn der Freund von deiner Mutter? Der ist 41. 41 und dein Freund, dein Ex-Freund? 25. So, jetzt sagte der 41-Jährige auch hier, wir haben uns ineinander verliebt? Ja. Und erzähl mal weiter, wie dann die Stimmung, irgendwann muss die Stimmung noch gekippt sein an der Kaffeetafel. Also meine Oma und mein Bruder haben gar nichts gesagt. Mhm. Gar nicht, auch nicht die Miene verzogen, gar nichts. Ja. Und ich habe dann nur den Freund meiner Mutter angeguckt und der hat so ein sehr markantes Lächeln. Ja. Und dieses Lächeln habe ich auch immer noch, seitdem das passiert ist, immer im Kopf, auch nachts. Und ja. Aber, in dem Moment warst du immer noch auf der Kippe, das ist jetzt irgendein Scherz und die wollen uns verarschen und die haben irgendeinen Spaß mit uns vor. Ja, und ich habe die beide angeguckt und sie haben nicht irgendwie gelacht oder man hat nicht davon gesehen, dass das ein Scherz sein soll. Aber dann kam der Augenblick, an dem du es kapiert hast und geglaubt hast. Ja. Und die anderen auch. Die anderen auch, ja. Und hat sich dann die gesellige Runde aufgelöst? Oder gab ja, meine Mutter ist rausgerannt, ich habe dann nur die Autotür gehört und sie ist weggefahren. Ja, und du? Und ich musste mich übergeben. Und die anderen, sind die da geblieben? Das hat sich dann irgendwie aufgelöst. Also, und das wo, ist aber auch, wo ist dein Freund hingegangen? Wo ist der andere Mann hingegangen? Der andere Mann ist meiner Mutter hinterher. Das ist ja eine Knallergeschichte, wirklich. Ja. Das ist ja wirklich wie in einem schlechten Movie, wirklich, wie in einem schlechten Film. Ja, also ich finde, das ist auch das Allerschlimmste, was einem so mit passieren kann. So, du warst mit deinem Freund anderthalb Jahre zusammen. Ja, richtig. Hast von der gleichen Veranlagung nichts vorher gemerkt? Er hat mal bei einem Fest im Sommer gesagt, der sowieso hat aber wirklich einen schönen Körper. Na gut, das kann man ja sagen. Da habe ich nur so gesagt, was soll das denn jetzt? Aber das habe ich nicht weiter irgendwie als schlimm gedeutet. Das ist ja okay. Und die haben mich halt gut verstanden. Ja, das ist ja völlig okay. Das sagen die Jungs im Fitnessstudio auch gegenseitig. Die sagen, es ist gut gebaut. Und das heißt ja wirklich noch gar nichts. Das Ganze war jetzt vor Weihnachten, sagst du. Ja, genau. Nur haben wir Februar, Anfang Februar. Wie hat sich die Situation bis heute jetzt entwickelt? Für dich, für euch, für die beiden Jungs, soweit du noch Kontakt zu denen hast? Ich habe gar keinen Kontakt. Ist radikal alles durchschnitten. Ja. Und ich wohne jetzt bei meinem Onkel zurzeit. Und deine Mutter und ihr Freund oder Ex-Freund, wie ist da die Verbindung im Moment? Das weiß ich nicht. Also meine Mutter hat sich erstmal Urlaub genommen und hat mich auch besucht und wollte auch mit mir sprechen, aber ich konnte das irgendwie nicht. Also wir hatten zwar dasselbe Leid irgendwie, aber ich konnte noch nicht darüber sprechen. Ich musste damit selbst erstmal klarkommen. Ja, das wundert mich gerade. Weil du ja zu Recht sagst, ihr seid ja beide, ihr habt dasselbe Leid. Ihr seid in derselben Weise betroffen. Ja. Komisch, dass ihr euch da nicht gleich zusammengeschlossen habt und geredet und halt Informationen ausgetauscht und weiß ich was. Das konnte ich nicht. Ich empfinde auch irgendwie so einen Ekel für die beiden. Warum? Ich weiß es nicht, der Mann ist wirklich was wie mein Vater geworden. Und die beiden wollten heiraten. Und ich habe ihn auch als solchen angesehen. Wie lange waren die denn schon zusammen, deine Mutter und der Mann? Das war schon über 4 Jahre. Ja, also das heißt, du bist wirklich sehr gebeutelt, weil du in zweifacher Weise getroffen bist. Da ist einfach, dass so der Stiefvater, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, den du irgendwie in der Rolle auch akzeptiert hast und auch eine gute Verbindung zu dem aufgebaut hattest, ne, wie du gerade sagst, und dein Freund. Ja. Letztendlich deine Mutter ja auch. Deine Mutter, wie war das Verhältnis zwischen deiner Mutter und deinem Freund? Das war ein gutes Verhältnis. Auch gut. Das ist für die natürlich auch ein doppelter, schwerer Bruch, ne? Ja. Wie lange, hast du eine Ahnung, wie lange das zwischen den beiden schon lief? Also es war so, dass wir vorher auch schon 3 bis 4 Monate keinen Sex hatten. Und das fing ganz plötzlich an. Und da hat er sich halt immer Ausreden überlegt, er ist selbstständig, hat immer gesagt, er hat viel Stress. Aber ich denke, dass es seitdem dann auch so war. Das heißt, da gab es doch mehrere Monate ein Parallelleben. Ja, aber das Schlimme ist, in der Zeit, als wir keinen Sex hatten, haben wir auch davon gesprochen, zusammenzuziehen. Er wollte hier zu mir ziehen, er kommt aus Gelsenkirchen. Und wollte er jetzt hierher ziehen, um mit dem Freund meiner Mutter mehr Kontakt zu haben? Oder ich weiß nicht, wie schlimm das alles noch werden soll. Ja gut, jetzt ist die Sache ja eh gegessen. Ja. Ne? Ist für dich jetzt definitiv klar, dass du mit deinem Freund erstmal keinen Kontakt haben möchtest? Ich glaube, ich muss es irgendwann, weil ich nicht mehr klarkomme. Hat er denn nochmal versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen, mit dir nochmal alleine zu sprechen, nach diesem fulminanten Auftritt da vor allen Leuten? Ja. Also im ersten Moment konnte ich das ja sowieso nicht an dem Abend. Ja. Und dann habe ich ab und zu mal auf meiner Mailbox ein paar Anrufe gehabt und so, aber ich wollte es noch nicht. Das heißt, jetzt ist seit vielen Wochen schon absolute Sendepause zwischen euch. Funkstille. Ja, genau. Ja, finde ich auch okay, finde ich auch nachvollziehbar für dich, wenn ich mich in dich hineinversetze. Es ist ja eine sehr schwere Kränkung und Verletzung und eine doppelte Verletzung, weil das alles so verstrickt ist miteinander, würde ich mich auch völlig zurückziehen. Was gibt's da zu reden noch im Moment? Gar nichts. Ich würde nur auf jetzt perspektivisch mal versuchen, noch mit deiner Mutter in Kontakt zu kommen und mit der zu sprechen. Ja. Wie ist dein Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter eigentlich? Das ist ein sehr, sehr guter. Ja, da müsst ihr beiden Mädels reden. Da müsst ihr reden. Du kannst ihr helfen und sie kann dir helfen, weil ihr seid ja nur wirklich exakt identisch betroffen. Ne? Ja. Also mit einer Freundin oder so könnte ich darüber auch nicht sprechen. Das habe ich versucht, aber es ist mir auch irgendwie peinlich. Warum? Weil es da um zwei Männer geht? Oder wäre es dir auch peinlich, wenn das jetzt... Nein. Das ist es nicht, aber es ist halt mein Freund und sowas wie mein Vater. Und dass die beiden jetzt sich lieben sollen, das ist für mich völlig unverständlich. Deswegen finde ich es so wichtig, dass du mit deiner Mutter sprichst. Wirklich. Ja. Wann kommt sie aus dem Urlaub wieder? Das weiß ich nicht. Naja, solange wird sie nicht weg. Sie ist auf unbestimmte Zeit erstmal weggefahren. Auf unbestimmte Zeit? Ja. Das kann sie sich erlauben? Ja, sie ist auch selbstständig. Ja, aber dann kann man sich das auch eben nicht erlauben. Dann muss man doch zurück sein bald. Ja, sie hat halt gemeint, sie kann nicht arbeiten zurzeit. Mhm, ja. Also muss es ihr heftig zugesetzt haben. Ja, natürlich. Und du hast überhaupt keine Ahnung, wo sie hingefahren ist? Es gibt keine Möglichkeiten, sie zu erreichen? Doch, ich weiß, wo sie ist, natürlich. Das wollte ich jetzt noch nicht sagen. Ach so, gut. Naja, da will ich ja nicht weiter bohren jetzt. Ich finde es wichtig, dass ihr beiden mal ins Gespräch kämt. Ja. Kommt. Ansonsten üble Geschichte. Und ich finde auch gut, dass du erstmal auf Distanz zu ihm gegangen bist, weil es gibt nichts zu reden, gar nichts. Es ist halt so jetzt gekommen, wie es gekommen ist. Ja, aber ich glaube, dass ich irgendwann schon nochmal mit ihm reden muss, weil ich habe jetzt auch nichts gegessen, nicht geschlafen und irgendwie muss ich es mal aufarbeiten. Ja, mach es genau nach deinem Gefühl. Wenn du denkst, ich bin da stabil genug für und kann das, dann mach es. Aber nicht auf Biegen und Brechen jetzt schon unbedingt, weil man mal reden muss. Mach du, wenn du es für richtig hältst. Ja. Wow, das ist ja wirklich eine Story, Susanne. Mann. Also, ich wünsche, dass du da einigermaßen bald ein bisschen rüberkommst. Ja, hoffentlich. Aber das wird noch eine Weile dauern, das glaube ich schon. Ja. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, heute haben wir eine freie Themennacht, habe ich ja gerade schon gesagt. Morgen ist Mittwochnacht. Und morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema, dazu stehe ich. Und ich frage euch nach Verhaltensweisen von euch, nach Vorkommnissen, wo ihr sagt, ja, dazu stehe ich. Das ist okay, das ist richtig so, dass ich das gemacht habe, wenn ich auch von allen möglichen Leuten angefeindet werde, wenn auch ganz viele die Nase rümpfen und sagen, das ist nicht in Ordnung, was er da gemacht hat. Aber ihr sagt, dazu stehe ich, das ist meine Entscheidung, das ist mein Ding, wenn es vielleicht auch nach der Außenmeinung nicht korrekt ist, aber nach meiner Meinung ist es korrekt. Unser Thema morgen. Hier ist Katharina, 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, Herr Domian. Hallo, Frau Katharina. Ja, also ich habe ein Problem. Ich bin seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Und seit ungefähr 2 Monaten verprügelt er mich. Seit 2 Monaten? Ja. Wie kommt das? Ist da was vorgefallen vor 2 Monaten, dass er irgendwie sich so verändert hat? Also ich darf ja gar nicht mit meinen Freunden weggehen und wir sind jetzt auch weggezogen, halt wir sind zusammengezogen. Mhm. Und seit wann wohnt ihr zusammen jetzt? Wir wohnen jetzt seit knapp einem halben Jahr zusammen. Mhm. Und am Anfang ging alles recht super und so. Mhm. Ich durfte auch so noch mit meinen Freunden weggehen. Ja. Und dann sind wir halt ein Wochenende in eine Diskothek gefahren. Mhm. Und er war auch da. Ja. Und hab mich dann ganz normal mit meinen Freunden unterhalten, natürlich auch Jungs. Ja. Und dann hat er mich aus der Diskothek halt rausgezogen. Die er aber eigentlich kannte, die Jungs, ne? Weil's von früher. Ja, natürlich. Ja. Ja, aber ich weiß auch nicht, was dann in ihm vorgang. Dann hat er dich rausgezogen aus der Diskothek und dann? Ja, dann sind wir halt nach Hause gefahren. Wir haben uns im Auto ziemlich laut gestritten. Mhm. Und nachdem wir dann zu Hause angekommen sind und die Türen waren zu, hat er halt auf mich eingeprügelt. Wie stark, wie heftig hat er auf dich eingeprügelt? Ja, also das war so, dass ich danach eine Gehirnerschütterung hatte, Prellungen und mein ganzes Gesicht war blau und angeschwollen. So schlimm auch, dass du in ärztliche Behandlung musstest? Ja. Was hast du da gesagt beim Arzt oder im Krankenhaus? Die haben mich gefragt, was vorgefallen sei. Ja. Und ich konnte daraufhin ja nicht sagen, weil er halt neben mir stand. Da habe ich halt nur gesagt, dass es ein Unfall war. Ja. Und halt bei der Untersuchung musste er kurz raus. Da hat mein Arzt mich noch gefragt. Da habe ich halt auch nichts weiter zugesagt. Mein Arzt meinte zu mir, ich sehe das ganz genau, dass das kein Unfall ist. Und ich wollte mich halt von ihm trennen. Ach, der hat das gleich kapiert, der Arzt, was da vorgefallen war. So, das war das erste Mal. Ja, und wie viel Mal ist es jetzt in den letzten 2 Monaten vorgekommen? Ja, ziemlich oft schon eigentlich. Naja, was heißt das? Also fast täglich kriege ich mindestens eine gescheuert. Was sind die Anlässe? Sind das banale Anlässe? Kleinkram? Ja, also wenn ich darf ja, er ist mit mir in die Stadt gefahren und ich musste mir alles, weite Pullovers holen, Rollkragen, breite Hosen, weil ich ja gar nichts anziehen darf. Also ich darf mich nicht mehr fein anziehen oder so. Mhm. Ist es jedes Mal so schlimm, wenn er dich schlägt? Nein, eigentlich nicht, halt nur das eine Mal da. Aber sonst, ist es dann eine Ohrfeige oder wie sieht es sonst aus, wenn er dich schlägt? Ja, also ich bekomme eine Ohrfeige und manchmal zieht er mich halt auch in den Haaren oder tritt mich oder so. Also das ist, weiß ich auch nicht. Aber ich habe auch Angst, mich so von ihm zu trennen, weil er immer zu mir sagt, wenn du dich trennst von mir, dann wirst du schon sehen, was du davon hast, weil ich liebe dich, sagt er. Na, das muss ja eine tolle Liebe sein, wenn man die Freundin so zusammenschlägt und kaputt schlägt. Das ist natürlich eine tolle Liebe. Die kann man daraus ersehen. Ja, ich habe jetzt auch eigentlich nur die Gelegenheit genutzt, weil er gerade weg ist, mal wieder mit seinen Freunden und ich sitze halt zu Hause. Also gestern auch an meinem Geburtstag war er auch fast den halben Tag weg. Wer weiß denn eigentlich davon? Nur halt meine beste Freundin. Die beste Freundin. Was machst du vom Beruf? Ich bin Restaurantfachfrau. Das heißt, da lässt er dich dann den Tag über raus in deinen Beruf? Ja, er fährt mich morgens hin, kommt in meiner Mittagspause und holt mich dann mittags ab oder abends. Und sonst, habe ich das jetzt richtig verstanden, hat er dich völlig unter seinen Fittichen. Du darfst nichts alleine machen. Nein, ich darf nichts alleine. Darfst du dich denn mit deiner besten Freundin wenigstens alleine treffen oder geht das auch nicht? Also sie darf zu mir kommen oder er fährt mich dorthin. Ach so, aber ihr beiden Mädels dürft nicht mal alleine in die Stadt gehen oder mal in eine Diskothek oder so, ist völlig undenkbar. Nein, darf ich nicht. Hm? Er macht das aber schon, so Sachen. Ja, er macht das. Er ist ja jetzt mit seinen Jungs unterwegs, ne? Ja. Wie alt ist er? Er ist jetzt 21. 21. So, Katharina, das hört sich so schlimm an, dass es eigentlich nur eine einzige Aussage von mir gibt. Aber wirklich eine ganz eindeutige Aussage. Du musst da raus. Du musst da raus, so schnell wie möglich. Ja, aber das du hast Angst. Das hat Freundin mir auch gesagt. Ja? Aber halt, ich habe Angst, weil dann meine ganzen Sachen, das schaffe ich gar nicht in meiner kurzen Zeit, die Sachen aus meiner Wohnung zu holen oder aus unserer Wohnung und dann weg und ich weiß ganz genau, er findet mich. Mhm. Da werden wir dich gleich noch beraten, dass er dich eben nicht so schnell finden kann. Da gibt es genügend Möglichkeiten für Frauen, die in einer solchen Notsituation sind, dass man denen hilft und dass sie auch von ihren Peinigern, sage ich jetzt mal so, das ist ja in deinem Fall auch so, dass sie nicht gefasst werden und entdeckt werden von den Männern. Ja, aber ich bin schwanger von ihm. Das ist egal. Das ist egal. Weiß er das, dass du schwanger bist? Ja, ich bin ja schon im 6. Monat. Und da schlägt er dich trotzdem? Ja. Also Katharina, da ist der Fall ja auch. Also einmal hatte ich Blutungen, also er hat nachts hier gelegen, ich hatte Blutungen und hat gesagt, Schatz, komm, ich habe Blutungen, wir müssen ins Krankenhaus. Mhm. Daraufhin sagte er nur zu mir, ich bin müde, kann das nicht bis morgen früh warten. Mhm. Also alles, was du mir erzählst, ist immer noch einen drauf. Ja. Dass ich dann sage, dass ich wirklich, ich denke, da gibt es überhaupt gar kein Zögern mehr, gar nichts gibt es mehr da zu reden. Was ist denn dein Empfinden diesem Mann gegenüber? Ja, halt auf eine Art liebe ich ihn, aber auf eine Art, ich habe einen richtigen Hass gegen ihn. Mhm. Also wenn er reinkommt oder so, dann sitze ich auf meiner Couch in der Ecke und weiß, oh Gott, was passiert jetzt? Also habe ich immer so irgendwie die Hände vor meinem Gesicht, weil ich Angst, er schlägt mich. Mhm. Und das ist ja kein Leben, das ist ja keine Zukunft. Nein. Das ist ja wie ein Sklavenleben, was du da führst. Das ist nicht wie eine gleichberechtigte Person neben dem Freund. Ja. Er behandelt dich ja wie ein Schmutzabtreter. Wie ein Stück Dreck letztendlich. Ne? Er benutzt dich so nach seinem, wie er es gerne möchte, und du bist nichts wert. Deine Meinung, deine Gefühle interessieren ihn überhaupt nicht. Dein Leben interessiert ihn überhaupt nicht. Mhm. So, und das darf nicht sein. Und du musst da so schnell wie möglich raus und auf sicherem Wege raus, dass er dich nicht erwischt. Und da wollen wir dir helfen bei, mit den entsprechenden Tipps und Ratschlägen. Deshalb legst du jetzt auf. Ja. Und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an und wird dir die entsprechenden Dinge sagen. Okay? Okay, dann bedanke ich mich. Und dann wünsche ich dir wirklich alles Gute, dass du es schaffst und dass alles auch wirklich heil über die Bühne geht. Ja, danke. Ja? Alles Gute von Herzen. Ja, tschüss. Tschüss. Die Judith, 34 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Judith. So, wir beide. Ja, mein Thema ist, wir gehen mit unseren Gänsen schwimmen. Ich verstehe gar nicht, was es da immer zu lachen gibt. Judith geht mit ihren Gänsen schwimmen. Ja, mein Mann und ich. Warum auch nicht? Das heißt also, Judith und ihr Mann, ihr habt Gänse. Ja, wir haben ein Gänsepärchen, die haben wir als Eintagsküken bekommen. Ja. Und haben die, ich weiß nicht, ob Konrad Lorenz vielleicht ein Begriff ist. Ja, aber klar. Wir haben die auf uns geprägt. Ja. Das heißt, wir sind die Eltern der Gänse. Ihr seid die großen Gänse quasi, ne? Wir sind die Elterngänse. Papa Gans. Ja. Und die Gänse folgen uns auf Schritt und Tritt und so ist es halt möglich, dass wir auch mit denen schwimmen gehen können. Wie putzig. Wo wohnen die Gänse denn? Wir wohnen in Belgien auf einem Bauernhof. Auf einem Bauernhof. Sind die Gänse, die haben dann ihren Stall oder kommen die auch mit in die Wohnung schon mal? Wir haben eine Wohnung, wo die rein können, aber die haben schon ihren eigenen Stall. Mittlerweile sind sie ausgewachsen und... Ja, wenn die mit in die Wohnung gehen, ja. Ne, kacken die auch in die Wohnung? Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du so eine Frage Muss stellst. Muss man ja fragen. Ja, nein, ich habe schon gemerkt in deinen Sendungen, so mit Tieren hast du es nicht. Doch, doch. Nein, du hast mal jemanden gefragt, ob die Katze auch ins Bett kommt und warst ganz entsetzt. Ja, sowas mag ich auch nicht so. Ja, also kann ich natürlich nicht nachvollziehen, da wir wirklich total mit den Tieren leben. Ja, sie kacken in die Wohnung. Und das, ich frage ja auch nur so. Ja. Und wenn die das dann machen, dann wischt es weg und ist gut. Ja. Ja, aber sie liegen nicht mit dir im Bett, wenn ich das auch nochmal fragen darf. Unsere Katzen liegen mit im Bett. Die Katzen liegen. Und die verstehen sich auch. Die Katzen und die Gänse verstehen sich auch. Ja, ja. Nun sagt man ja immer, dass Gänse sehr schlaue Tiere sind. Sagen wir mal so, Gänse sind sehr wachsam. Aha. Und obwohl die so einen kleinen Kopf haben, ist da viel drin? Oder funktioniert das Gehirn schon sehr interessant, oder wie? Sagen wir mal so, ich denke mal, dass Gänse, dadurch, dass sie doch größer sind und auch ein größeres Gehirn haben wie ein Spatz, vielleicht dem schon überlegen sind. Aber ich sag mal so, die klügsten Vögel, die ich meines Wissens so kenne, das sind Rabenvögel. Ach so, ja. Also die stecken wohl jeden in die Tasche. Aber die beiden, aufgrund dessen, dass ihr so die Leittiere seid, die erkennen euch, ganz klar. Ja. Und wenn ihr gewisse Dinge zu den Gänsen sagt, reagieren die auch darauf? Wenn die sagen, wenn ihr sagt, kommen die? Also ich sag mal, wenn ich sie abends in den Stall bringe, weil abends müssen sie schon rein, sonst wird sie der Fuchs holen. Ja. Dann wird gerufen. Ja. Unser Ruf ist Rang, Gang, Gang. Aha. Darauf muss eine Gans antworten. Wenn sie darauf nicht antwortet, dann platzt sie. Also eine Gans antwortet auch immer auf das, was du sie fragst. Und wir benutzen dann auch eben, dass sie kommen soll. Also Rang, Gang, Gang, komm, komm. Aha, wieso Rang, Gang, Gang? Ist das so eine Idee von euch, oder? Nee, ich habe schon sehr viele Konrad-Lorenz-Bücher gelesen. Und da habe ich mir halt auch mein Wissen, sage ich mal, so angeeignet. So, und dann, wenn es schön warm ist, so wie letzten Sommer, 40 Grad, dann wackelt ihr vier. Wackelt dann zum See, oder wie? Ja, sagen wir mal so, früher haben wir in der Nähe eines Sees gewohnt, da konnte man zu Fuß hingehen. Mittlerweile sind wir umgezogen und packen die Gänse ins Auto und dann fahren wir halt zum nächstgelegenen See. Mögen die Auto fahren? Ja. Ja. Es sieht immer sehr schön aus, wenn wir dann hinten im Kombi sitzen, die wippen dann so nach vorne, nach hinten, wenn wir bremsen. Und dann geht ihr alle vier baden und habt euren Spaß? Ja, ich muss dazu sagen, wir nutzen nun nicht gerade die Sommerferien oder irgendwie einen Sonntag, wo viele Leute da sind. Hm. Man erregt so wahnsinnig viel auf. Das glaube ich, das glaube ich. Und, das ist eine Attraktion, wenn ihr da mit den beiden Enten ankommt, ja, Gänsen ankommt. So blöd es klingt und wenn ich so jemand sehen würde, ich wäre wahrscheinlich auch der Erste, der da hinrennt und Fragen stellen würde. Genau, ja, ja. Aber ich muss sagen, ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, diese vielen Fragen, was für tolle Enten das doch sein, und von Weitem haben wir gedacht, es wären Schwäne. Oh. Aber es sind Gänse, ne? Es sind Gänse. Du hast gerade gesagt, das weiß man ja auch so, dass Gänse sehr, sehr wachsam sind. Ja. Dass Gänse unter Umständen wachsamer sind als ein Hund. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, wenn jemand bei euch einbricht, der hat keine Chance, die schnattern, was das Zeug hält. Ja, und die greifen auch an. Die greifen an. Die greifen an. Früher habe ich mal gehört, eine Gans könnte einem ein Stück Fleisch aus dem Arm reißen. Ja. Also so kräftig sei der Schnabel. Kann sie? Das habe ich früher nicht so geglaubt, aber mittlerweile kann ich es bestätigen. Wenn eine Gans zupackt und das auch wirklich will, dann entwickelt die Kräfte. Es ist Wahnsinn. Aber dich, da du ja die Obergans bist, mit Verlaub. Ja, sagen wir mal so, ganz am Anfang gab es Tage, wo es dann auf einmal geregnet hat und wir machten dann die Stalltüre auf und hatten einen Anorak mit Kapuze an und die Gänse haben uns nicht erkannt. Ach so, und die haben uns angefaucht und angegriffen. Ich denke, was ist denn hier los? Mhm. Naja, aber in der Regel verkleidet sich eine Gänsemutter auch nicht. Ist klar, die haben selten Anoraks an, die Gänse. Ja. Ach so, und dann da hast du gemerkt, wie fest die zugreifen kann. Ja. Und nachdem ja. ihr dann euch wieder ausgezogen habt, da haben die gedacht, oh, das ist Mama und Papa, da gehen wir nicht rein. Ja, ja. Das ist ja sehr lustig. Redet ihr auch ganz normal mit den Gänsen? So, ja. Erzählt ihr denen auch mal was? Also nicht nur mit den Gänsen. Manchmal denke ich, ist schon gut, dass wir hier ein bisschen abseits wohnen. Ich glaube, die Leute würden mich für bekloppt halten, weil ich den Tieren hier nicht alles erzähle. Wann gibt es den leckeren Gänsebraten? Niemals. Niemals. Nee, ich glaube, nee, das meine ich auch nicht ernst. Ich glaube, da entwickelt man ja wirklich ein persönliches, enges Verhältnis, ne, zu so einem Tier. Das ist undenkbar, so ein Tier zu essen. Ich werde nie vergessen, mich hatte mal ein Kollege gefragt, als er hörte, dass wir Gänse haben, ob sie denn Eier legen. Ich sage, nee, ich weiß zwar nicht genau, aus welchem Grund die Gans jetzt keine Eier legt. Gute Frage. Ja, unsere Gänse, vielleicht, ich weiß es nicht 100%, vielleicht haben wir ja auch zwei Ganze, also zwei Männchen. Ja. Aber ich sage, nee, Eier legen sie nicht. Ja, ob wir sie denn schlachten würden? Ich sage, nein, das tun wir auch nicht. Ob wir sie denn rupfen würden? Mhm. Ich sage, also die Leute suchen immer nach einem Nutzen, nach einem Grund, warum man ein Tier hält. Ja. Und wir haben all unsere Tiere, wir haben noch Esel und Ziegen, wir haben all unsere Tiere, ich sag mal, zum Spaß, damit wir mit ihnen was unternehmen können. Wir gehen mit den Eseln wandern oder mit, wenn die Zeit dafür ist, gehen wir mit den Ziegen im Wald und suchen Pilze. Und die Ziegen suchen Pilze? Sie gehen mit. Aber und hören sich das dann immer an, wenn ich meinem Mann erkläre, dass wir hier gerade einen Steinpilz gefunden haben. Dann gucken die einen an und ja, ist ja sehr interessant. Wirklich wie kleine Kinder, die beim Biologieunterricht mitnehmen. Aber die Ziegen werden gemolken. Das machst du schon? Nein. Nicht. Müssen die nicht gemolken werden? Wir haben Zwergziegen und die Böcke sind kastriert. Das heißt, wenn eine Ziege natürlich erstmal keine Junge bekommt, kriegt sie auch keine Milch. Bist du denn Vegetarierin? Geworden. Ja. So. Also eine Tierfreundin, die nur mit den Tieren, eine Tiernarrin, die mit den Tieren nur zusammenlebt. Und selbst würdest du denn ein Ei von einem Huhn essen? Doch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor Jahren schon mal vegetarisch gelebt und ich wusste damals nicht mehr, wo ich die Grenze ziehen soll. Ja. Eben, sprich beim Ei, dann kann ich keinen Kuchen mehr backen. Genau. Ich backe sehr gerne. Ja. Und es driftete schon in Richtung Veganer. Oh. Und du hattest ja auch schon Rohköstler bei dir gehabt. Ja. Ich finde das schon alles Wahnsinn. Aber ich habe damals gesagt, nee, also in der Gesellschaft, so wie wir leben, ist es wahnsinnig schwer. Ja. Und dann habe ich damals auch erstmal wieder alles Mögliche gegessen. Ja. Und mittlerweile versuche ich schon mit Einschränkungen. Ich esse Fisch, ich esse auch Eier, aber ich esse nichts anderes und es fällt mir verdammt schwer. Ich esse nämlich sehr gerne Leberwurst, Fleischwurst, Currywurst oder weiß ich was. Sag mal, Juli, wie heißen denn die beiden Gänse? Sie heißen Golde und Tevje. Unsere Tiere haben alle jüdische Namen. Golde und? Tevje. Aus dem Film Anna Tefka. Und man kann nicht gucken, ob das ein Männchen ist oder ein Weibchen? Das man kann es schon gucken. Und zwar das Geschlechtsteil, das ist die Kloake. Ja. Man könnte die ganz auf den Rücken drehen und man kann diese Kloake ausstülpen. Ja. Aber das, was ich in Büchern gelesen habe, dafür bin ich selber nicht Fachmann genug, weil Männlein und Weiblein unterscheiden sich wohl anhand dessen nur sehr wenig. Ja. Und die Tierärzte, die ich immer so spreche, die sagen, sie kennen sich mit Gänsen zu wenig aus. Und eine Blutuntersuchung könnte man höchstens noch machen. Ist auch egal, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, so wichtig ist es mir dann ehrlich gesagt. Und die beiden verstehen sich gut? Ja. Und das ist die Hauptsache. Und ihr alle vier, wie groß ist die Familie überhaupt? Wir haben 13 Tiere, die Flöhe nicht mitgerechnet. Und Kinder gibt's auch? Nein, das sind unsere Kinder. Das sind eure Kinder. Ja, das war doch ein sehr schönes und sehr interessantes Gespräch über die Gänse von Judith. Ja. In der Nähe von, in Belgien, irgendwie am Rande von Belgien. Ja, fast deutsche Grenze. Fast deutsche Grenze. Ja. Schön, Judith, das von dir gehört zu haben. Und grüß die beiden Gänse herzlich von mir. Mach ich. Ich habe überhaupt nichts dagegen, finde es sehr interessant. Schön. Und wenn ich sag dir wirklich ehrlich, wenn ich auf dem Land leben würde, hätte ich auch ein paar Tiere. Nicht so viele, wie du jetzt gerade geschrieben hast, also ein paar schon. Also, das glaub ich auch. Es hatte mich immer ein bisschen irritiert, dass wenn jemand schon mal was über Tiere erzählt hat, was mich persönlich natürlich sehr interessiert hat. Ja. Ich bin so ein Hygienik-Fanatiker, so im Bett das mit den Tieren und so. Das war ich früher auch und ich will nicht sagen, dass ich jetzt eine Schlampe bin, aber ich habe gelernt, sage ich mal, mit Dreck zu leben. Ja. Und Dreck ist okay. Man wird vielleicht dann auch nicht so schnell krank, ne, wenn man mit Dreck lebt. Ja. Judith, alles Gute. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, dazu stehe ich. Hätte Judith auch anrufen können, dass sie so ein enges Verhältnis zu Gänsen hat. Also ihr habt ja sicher oft diesen Spruch schon gehört, dazu stehe ich. Das sagen ja oft Leute, die angegriffen werden von außen oder die selbst vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben bezüglich einer Handlung oder einer Tat. Wenn ihr so drauf seid und sagt, dazu stehe ich, was ich da gemacht habe, ich habe zwar vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen oder ich werde angegriffen von außen, von den Leuten, egal, das ist mein Ding, das ist meine Meinung, das ziehe ich durch, das habe ich durchgezogen. Dazu stehe ich. Morgen unser Thema. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter der bekannten Nummer oder auch schon mailen unter domian@wdr.de. Gunda. Gunda. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Gunda, 46. Jawohl. Hallo. Heute möchte ich mal mein Problem mit dir besprechen. So. Es dreht sich um Folgendes. Mein Mann schläft seit 15 Jahren nicht mehr mit mir. Ach. Er hat einfach keine Lust. 15 Jahre? 15 Jahre. Wie lange seid ihr verheiratet? 26. Wie hältst du denn das aus? Seit 15 Jahren? Ja. Gehst du fremd? Mittlerweile. Mittlerweile? Seit 18 Monaten kriege ich nicht mal mehr ein Küsschen. Nicht zum Geburtstag, nicht zum Hochzeitstag, nichts. Von dem Mann? Ja. Was ist denn da los mit deinem Mann? Der hat kein Bock, sagt er einfach. Du hättest aber Bock, mit deinem Mann zu schlafen. Ja, sicher. Ich halte es jetzt nochmal fest. 15 Jahre ist null Sex zwischen euch passiert. Also nicht mit geschlafen. Also es war am Anfang noch Streicheleinheiten und sowas. Bloß seit anderthalb Jahren läuft gar nichts mehr. Also Streicheleinheiten, so ein bisschen Petting-mäßig lief das noch? Ja, genau. Das schon, ach so. Also so orale Befriedigung auch noch? Nein, das wollte er überhaupt nicht. Das wollte er nicht, ja. Nee, anfassen durfte ich ihn auch nicht. Achso, es gab also auch keinen Orgasmus in all diesen Jahren zwischen dir und ihm, bei dir, bei ihm? Naja, während des Verkehrs, klar, sicher. Ja, nee, ich meine so die letzten 15 Jahre. Nee, nee. Da gar nichts, ne? Nein. Mhm. So, jetzt sagst du gehst fremd. Ja, seit 2 Jahren. Ja. Aber mein Freund, der wohnt ca. 500 Kilometer weiter weg und man sieht sich so 3-mal im Jahr, kommt da also hier in die Gegend oder ich fahre mal runter, habe dann Bekannte, wo ich dann sage, da bin ich dann mal ein Wochenende, der muss ich helfen. Du sagst mein Freund, ist das ein Freund oder ist das einfach nur so eine Sexgeschichte? Nein, eigentlich schon, ich mag ihn sehr. Ja, also wir telefonieren täglich. Ach so, so eng ist das. Jeden Tag telefoniert er. Ja. Hat er denn auch eine Frau oder ist er? Nein, er ist Witwer. Er ist Witwer. Weiß dein Mann davon? Nein. Mhm. Jetzt bin ich schon am Zweifeln. Sage ich es ihm nicht. Mhm. Aber er hat Krebs, aber es ist wegoperiert worden. Ja. Und er hat keine Chemo, nichts gekriegt. Das ist seit 99 gewesen, die OP. Und er ist gesund. Mhm. In all diesen 15 Jahren, was ja eine verdammt lange Zeit ist, gab es deshalb auch Streitereien oder Spannungen in eurer Ehe, weil er nicht mit dir geschlafen hat? Ja, sicher. Also meinerseits und auch ich habe ja mit ihm gesprochen, nicht, dass wir nicht drüber sprechen konnten. Ja, aber er begründet das ja nicht richtig, ne? Außer ich habe keinen Bock. Nö, das war alles. Es ist nur, ich habe keinen Bock. Ist aber auch A, unbefriedigend und B, auch verletzend, ne? Ja, natürlich. Mhm. Weil du hättest ja schon Interesse an ihm und ja, du würdest klar. das gerne machen. Ja, hat er denn irgendwas anderes auch laufen? Nee, hundertprozentig nicht. Und hat er keine sexuellen Triebe mehr, keine Gelüste? Nö. Bist du sicher? Oder sitzt er da vom Internet und... Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Oder kauft sich Pornoheftchen oder was? Nein, gar nichts. Der geht gar nicht weg. Also er ist auf mich angewiesen, er kann nicht laufen und... Ne, und also er ist nicht ich mehr... muss alles machen. Wie alt ist er? Er ist 15 Jahre älter als ich. Ja. Wieso kann er nicht laufen? Ist er behindert? Oder? Ja, eben durch die Krebserkrankung. Ach so, aber die ist jetzt wieder so im Griff, ne? Ja, er ist ausgeheilt, ja. Mhm. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis sonst zwischen euch beiden? Ist das so eine gut funktionierende Wohngemeinschaft? Ja, genau. Also, ich muss alles machen und er sagt, mach mal dies, mach mal jenes, mach mal hier, mach mal da. Ich kann ja nicht. Klingt alles nicht sehr berauschend. Nee. Habt ihr Kinder? Nee. Auch keine? Woher? Ja. Naja, in den ersten Jahren. Ja, hätte es ja mal passieren können. Ne? Ja, klar. Ja. So, aber jetzt ist irgendein Punkt erreicht, wo du sagst, irgendwie, ich muss vielleicht was tun, oder ich muss es ihm sagen, oder ich will da vielleicht sogar weg, oder irgendwas in der Richtung. Ja, also ich glaube, also weg könnte ich, glaube ich, nicht, weil er ja hundertprozentig auf mich angewiesen ist. Er kann ja nicht. Er kann nicht einkaufen gehen und geschweige denn eine Flasche Selta aus dem Keller holen oder so. Mhm. Nein, aber dass er mal weiß, wie es mir geht. Wäre er denn körperlich im Stande überhaupt noch eine Sexualität zu vollziehen? Ja, das schon. Hundertprozentig. Mhm. Also er ist nicht krankheitlich so da angeschlagen, wie das nicht. Nein. Ja. Du sagst, damit er mal kapiert, wie es mir geht. Ja. Eigentlich weiß er es. Ja, aber eigentlich denkt er sich wahrscheinlich nicht sehr in dich hinein. Nee. Nee. Wenn ich sage, Mensch, wenn wir mal so drüber sprechen, hast du mich überhaupt noch lieb? Ja, das muss eine Frau ja so wissen. Ach, das ist eine tolle Antwort. Ja. Und auch, du sagst, in den letzten 18 Monaten, ne, hast du gerade genau. Ja. Gibt es auch kein Küsschen mehr und nichts? Nein, nichts. Nicht mal zum Geburtstag, zur Silberhochzeit, nichts. Mhm. Wir haben zwar nicht gefeiert, aber trotzdem, wenn er jetzt Geburtstag hat und ich komme jetzt von hinten, streichle ihn über den Rücken, alles Gute zum Geburtstag, dann sagt er, es streichelt mich der Tod von hinten und also widerlich. Oh. Das ist aber bitter, sage ich dir. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dich so aufopferst und alles für ihn machst. Ja. Und das, du bist ja noch in keinem Alter, 46. Ja. Mhm. Das heißt, du genießt das richtig, wenn du dann mit deiner Affäre, mit deinem Freund da zusammen bist? Ja. Obwohl das nur 3-mal im Jahr ist. Also. Aber dann genießt du die Streicheleinheiten und die Zärtlichkeit und die Sexualität genau. auch. Genau, das, was ich was ich nicht kriege, überhaupt nicht kriege. Ne? Ich finde, die Überlegung, in die du jetzt hineingekommen bist, nämlich ich sag dem das mal, damit er endlich einmal kapiert, was los ist, ich finde es nicht schlecht, Gunda. Ja. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es richtig. Denn er scheint ja doch sehr ignorant zu sein. Gut, er war schwer erkrankt, das wollen wir ihm mal noch zugute rechnen. Mhm. Aber ja nicht all die Jahre, ne? Nee. Mhm. Und so ein Verhalten, wie du gerade gesagt hast, was ist das überhaupt für ein Spruch? Du streichelst ihn, dann sagt er, da streichelt mich der Tod von hin? Ja. Was soll das? Verstehe ich gar nicht. Ja, manchmal kommen da so richtig unmögliche Sätze raus, also die mich dann rauslaufen lassen. Ich schluck das jetzt ja nur noch sonst. Mhm. Und wenn ich jetzt mich mal in mein Zimmer verkrieche und fange an zu weinen und dann kommt er an und sagt, du stell dich mal nicht so an. Mhm. So habe ich das ja nun nicht gemeint. Mhm. Könnte man sich auch vorher mal überlegen, ne? Ne? Ja. Ja, was meinst du, was passiert, wenn du es ihm jetzt sagst? Du sagst ihm, pass mal auf, lieber Mann, ich bin so gefrustet und bin so sauer und irgendwie so verletzt auch, ich habe einen Freund. Ja, dann wird er erstmal baff. Mhm. Weil er glaubt mir ja alles. Ich schreibe mir mit meinem Freund, wir schicken uns Päckchen hin und her. Mhm. Ne, und das stört ihn überhaupt nicht. Also ich weiß ja nicht, ob er irgendwas spürt. Manchmal merkt man ja, wenn ich jetzt meine Freundin, wo ich dann sage, dass ich da hingehe, so ab und an mal. Ja. Und dann sagte ich, ja, ich habe mal einen Brief liegen lassen, und den ich jetzt geschrieben hatte. Und da hat er in meiner Schublade rumgeschnuddelt, hatte irgendwas gesucht, einen Umschlag oder was. Ja. Und dann sagt er, ach, ich habe da was gelesen, was hast du da denn geschrieben? Mhm. Ne? Und dann sagte ich, ach, ich habe nur mal sowas hingeschrieben, ich wollte mal was probieren. Ach so. Na ja, gut. Ah ja, das kann, vielleicht wittert er es schon oder verdrängt es. Sag's ihm. Sag es ihm, vielleicht findet er sogar ein Arrangement, dass ihm das wirklich egal ist. Und, und du sagst ja, dass du ihn auch nicht verlassen willst, weil du Verantwortung für ihn trägst, oder wie habe ich es verstanden? Ja, so denke ich. Ja, aber dann hättest du zumindest vielleicht auch ein ganz freies Nebenleben, sage ich mal so. Ja, ich brauche nicht verheimlichen. Du brauchst es nicht verheimlichen, und dann sind die Sachen klar geregelt. Ich würde sag es auf jeden Fall. Warum sollst du weiter Rücksicht nehmen? Du hast genug Rücksicht genommen. Du hast verdammt viel runtergeschluckt, weißt du das? Ja, hab ich auch. Und jetzt raus damit. Jetzt hast du auch ein Recht auf dein Leben und auch auf deine, dass du auch noch schöne Sachen erlebst und Sachen genießen kannst. Man merkt ja, das Fass läuft immer mehr über. So, irgendwann ist es übergelaufen. Irgendwann ist der letzte Tropfen da, und ja, sag's ihm, Gunda. Ja. Finde ich schon. Ja. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Eva. Hallo. 24, Gunda. Nee, 22. Hallo, Eva. Hallo Domian. Weswegen hast du angerufen, Eva? Ich habe meinen Freund betrogen und seinen besten Freund. Wann? Silvester und letzte Woche Freitag. Letzte Woche Freitag? Mhm. War es das erste Mal? Nein. Das erste Mal war nach einem Wiedersehen, da hatten wir gar keinen Kontakt. Also wir und der Freund eben halt. Und das war an meinem Geburtstag, aber da war nicht viel, also haben wir nur genug geknutscht. Ah, also es gab einmal jetzt Sex zwischen dir und dem Freund deines Freundes? Zweimal. Ich meine, damals habt ihr nur geknutscht? Ja, das war ja vor 5 Jahren. Ach so, und dann gab es nochmal was? Ja. Wie lange bist du mit deinem... Silvester und Freitag immer. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 8 Jahre. 8 Jahre. 8 Jahre? Du bist 22? Ich bin 15, ja, ich werde dieses Jahr 23. Ja, dein erster Freund? Mehr oder weniger? Ja, der erste richtige, ja. Warum bist du mit dem besten Freund? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie weiß ich nicht? Ja, doch, ich weiß es schon. Also Silvester, Alkohol ist keine Ausrede, das weiß ich. Ich sag immer, wenn sowas passiert, dann stimmt in der Beziehung was nicht. Und das tut's auch immer. Und das tut's auch nicht? Nee. Ja. Geh mal ein bisschen näher an das Telefon. Besser? Die versacken so die Worte zum Schluss. Mhm. Besser? Ich hoffe gleich, wir versuchen es. Ja. Was ist denn in der Beziehung nicht in Ordnung? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wir haben öfter Streit über Kleinigkeiten. Ist er übrigens auch so alt wie du, ungefähr? Nein, der ist älter. Viel älter? Nee, 26. Ja. 27. Ja. Also Streit wegen Kleinigkeiten. Ja, wir haben auch eine Tochter zusammen. Ja. Ja. Wie läuft es im Bett? Normal, also. Mhm. Ja. Und kann das natürlich sein, wenn man 8 Jahre zusammen ist und vor allen Dingen, wenn man so früh zusammengekommen ist, da wäre das ja schon normal, dass so eine, vielleicht eine Ermüdungserscheinung da ist. Ja, eben. Ja, du bist ja quasi als Jugendliche, nicht quasi, als Jugendliche bist du da reingegangen in die Beziehung, jetzt bist du eine Frau. Ja, genau. Sind da auch so Sehnsüchte bei dir, dass du auch eigentlich so gerne mal andere Sachen erleben möchtest, auch noch was anderes erleben möchtest, ne? Ja, genau das ist das, weil ich habe auch hier mit dem Freund eben halt, haben wir auch geredet, also alleine ich mit ihm nur geredet, dachte er, also jetzt am Freitag und ich habe auch zu ihm gesagt, das ist einfach zu früh gewesen. Es war einfach zu früh. Nun ist es natürlich, gelinde gesagt, beschissen, dass es nur gerade der Freund, der beste Freund auch noch von deinem Freund ist. Das ist nicht dein Problem, aber das ist das Problem auch deines Freundes, weil er... Ja, nein, wir kennen den beide schon. Also ich kenne ihn eigentlich länger wie er. Achso, ist ein Freund der Familie quasi von euch. Ja. So kann man sagen. Ja, ja. Also die beiden Männer sind jetzt nicht so ein Herz und eine Seele, unbedingt nein, nur die nein. beiden. Mhm. Nein, ja. nein. Das ist das Liebst nicht. Du denn deinen Freund überhaupt noch? Da weiß ich nicht. Ich bin meinen Gefühlen im Moment überhaupt nicht im Klaren. Ich habe keine Ahnung. Ist auch schon ein schlimmes Anzeichen, finde ich, Eva. Wenn man sagt, ich weiß es nicht genau. In der Regel heißt das dann immer schon Nein. Oder es entwickelt sich hin zum Nein. Zum Nein, genau. Mhm. Ich habe langsam das Gefühl, weil ich bin auch, wir haben 6 Jahre zusammengewohnt. Und dann bin ich weggezogen. Aber jetzt nicht irgendwie aus Streit oder so, sondern einfach nur wegen der Kleinen auch. Ja. Wegen Kindergarten und meine Mutter konnte die am Kindergarten abholen und so. Mhm. Darum bin ich weggezogen. Ja. Und ja, weiß ich nicht, ich schätze mal. Ich habe gestern auch mit einer Freundin darüber geredet und die meinte auch, ja, du merkst jetzt, dass du alleine klarkommst. Mhm. Dass vielleicht auch noch andere Männer attraktiv sind. Vielleicht ist diese Sache einfach schon Vergangenheit. Ja, aber weiß ich nicht. Ich möchte dich jetzt irgendwie entwickeln lassen. Entweder wir leben uns jetzt ganz auseinander. Redest du denn mit deinem Freund über... Darüber kann man mit dem... Gar nicht? Nein. Ja, das ist natürlich auch schon wieder ein ganz, ganz, ganz übles Zeichen. Und ich weiß es auch nicht. Hast du es denn schon mal angesprochen? Ja, das ist das schon. Wie reagiert er darauf dann? Abweisend. Auch genauso wie wenn wir uns streiten. So, und wenn du mir sagen würdest, pass mal auf, du reagierst immer abweisend. Habe ich auch schon. Nee, pass auf, jetzt ist es passiert. Ich habe mit dem und dem gepennt. Oh, ich glaube, das würde derjenige nicht überleben. Mhm. Weil das erste Mal, das war vor 5 Jahren, war, das weiß er. Und da war es schon schlimm, oder wie? Ja, das war schon schlimm, ja. Das heißt, er hat ihn zusammengeschlagen, oder was? Nein, das nicht, nein. Ich meine, zu reden jetzt auch wieder, wir gehen auch zusammen weg und keine Ahnung. Mhm. Aber es war schon krass, doch. Also er war ja zum Glück in dem Augenblick nicht greifbar. Ja. Also ich meine, wenn er aber jetzt irgendwie in der Nähe gewesen wäre, Wäre er schon nicht schön gewesen. Ja, so kannst du ja nur nicht weitergehen, dass du da irgendwie so vor dich hin wurstelst und dir da irgendwelche anderen Typen suchst, mit deinem Freund nicht redest, weil man nicht mit dem reden kann, das ist ja keine Perspektive. Nee, nicht wirklich. Also entweder musst du den zwingen zu einem Gespräch, und wenn er das nicht tut, dann musst du dich zu einer Entscheidung, zwingen zu einer Entscheidung. Ja, genau, aber das ist das, wenn ich jetzt wüsste, wo ich bei dem anderen dran wäre. Darum geht's doch gar nicht. Ich glaube, nein. Nein, dieser Fall ist, ich will das mal ganz unabhängig machen von dem anderen. Gucke erstmal dich und deine Beziehung zu deinem Freund an. Und entscheide nur aufgrund dessen, was du da siehst. Was mit dem anderen ist oder so, das ist jetzt erstmal nebensächlich, finde ich. Ja. Du willst natürlich eine Sicherheit haben, ne? Oder? Dass du ganz von einem Nest ins andere hüpfst. Ja, nee, so, ja. Sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Ja. Aber ich sage es so provokant, um es klar zu machen, dass es darum gar nicht geht. Welche Beziehung du zu dem anderen hast, ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, ob das kaputt ist zwischen dir und deinem Freund. Und wenn es kaputt ist, dann musst du was tun. Dann musst du gehen. Ja. Was würde der denn sagen, wenn du sagst, pass mal auf, ich habe entschieden, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das geht nicht mehr mit uns beiden. Was wäre dann? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Könnte ihn das aufrütteln? Meinst du? Ja, allein schon wegen dem Kind. Wäre es dir recht, wenn er aufgerüttelt wäre und er sich nochmal ins Zeug legen würde? Oder möchtest du einfach doch deine eigenen Wege gehen jetzt? Nein, ich meine, wie soll ich das sagen? Irgendwo sind schon Gefühle da, weil 8 Jahre gehen ja nicht an einem spurlos vorüber. Ne? Mhm. Aber Ich weiß es nicht. Mhm. Also ich glaube, also ihn wird es wirklich fertig machen, wegen dem Kind alleine schon. Mhm. Er sieht sie jetzt ja auch nur am Wochenende, ne? Also Eva, das ist deine Sache jetzt. Du musst in dich reinhören. Das kannst nur du allein entscheiden für dich. Aber ich finde, dass du eine Linie finden musst und eine Entscheidung treffen musst. Und irgendwann bald, das muss ja nicht gleich morgen, übermorgen sein. Mhm. Wurstel nicht so vor dich rum und hin. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für alle Beteiligten und auch nicht gut für dein eigenes Selbstverständnis. Du musst im Spiegel stehen und sagen, so ist es richtig, wie ich es mache. Und dafür muss ich mich nicht schämen. Und dazu stehe ich. Ja, aber das ist ja mein Problem. Ich habe noch nicht mal so ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber das solltest du vielleicht haben, weil so wie es jetzt läuft, ist es nicht in Ordnung. Eben. Ja? Also, Eva, ja. Finde eine Linie, wie auch immer, und ziehst du euch. Und da wünsche ich dir alles Gute für und bei. Okay. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Thomas. Hallo Jürgen. 21, stimmt das? Jawohl. Und neben dir ist noch ein Mike, lese ich hier. Ja, der Mike ist auch da, ja. Der ist 19, aber jetzt reden wir beide erstmal. Bitte? Ich sag, jetzt reden wir beide erstmal. Über was denn? Ja, und zwar, der Mike und ich, wir sind irgendwie am Überlegen, ob wir nicht mal ins Bordell fahren sollten, halt oder nicht. So. Dann habt ihr gedacht, rufen wir mal den Domian an und der wird schon sagen, wir sollen fahren und wir sollen nicht fahren. Ganz genau. So. Thomas und Mike, seid ihr denn solo, ihr beiden? Nee, der Mike hat eine Freundin, ich bin zurzeit solo halt. Ja. Also ist es jetzt doppelt kompliziert. Du bist solo, genau. Das spreche ich jetzt rein moralisch gar nichts gegen, sowas mal zu machen. Bei Mike ist es dann noch eine andere Geschichte. Warum willst du es? Lass uns beide erstmal. Ja, ich weiß nicht. Ich habe halt lange keine Freunde mehr gehabt und irgendwie, ja, ich habe halt so einen gewissen Druck aufgebaut. Ja, aber nun kann man ja auch Mädels irgendwo überall kennenlernen. Warum machst du das nicht? Ja, im Prinzip. Ich weiß nicht, momentan läuft das eigentlich so, wir gucken alle so im Freundeskreis ein bisschen DVD und Video, ja? Ist nicht viel mit ausgehen. Ja, dann geh doch mal aus. Wo wohnst du denn? In welcher Gegend wohnst du denn? Ich wohne in Fellbad. Wo? Fellbad. Ja, gut. Das ist in der Nähe von Helten halt. Ja, da gibt es ja auch in der Nähe und im Umland wahrscheinlich viele Kneipen und Diskotheken und Bars. Ja, es ist nur halt, der Freundeskreis der ist ziemlich klein und deswegen halt. Ja. Und ist es auch der Reiz, irgendwie mal so in dieses Milieu zu gehen und da vielleicht Kohle für Sex hinzulegen, irgendwie sowas Verbotenes, Halbverbotenes zu tun? Ist es das auch? Ja, sicherlich hat das irgendwie einen gewissen Reiz, nur ich weiß halt nicht, wie das irgendwie aussieht mit Krankheiten und allem und weiß ich nicht, wir waren halt die Tage kurz mal da und haben uns das halt angeguckt irgendwie, waren halt nicht drin im Bordell. Achso, eine Vorrecherche habt ihr schon gemacht? Ganz genau. Ja? Ja, und Mensch, irgendwie, ich sag dir, halt ein bisschen komisch. Ja, also ich sage dir jetzt hier nicht, geh ins Bordell. Ist ja wohl klar. Ich finde letztendlich, dass man wahrscheinlich besser fährt und wenn man erstmal selbst rumbaggert, ne? Und ja, im Prinzip schon. Mädels kennengelernt. Ich meine, mit den Krankheiten, da passen die wiederum die Mädels auch auf, die in den Bordells arbeiten, dass sie sich nichts holen. In der Regel ist es ja alles geschützt und es läuft auch, wenn es ein professionelles Haus ist, sage ich mal, läuft das auch okay. Da muss man sich vielleicht nicht so den Kopf machen, aber es ist halt Prostitution, musst du dir im Klaren drüber sein. Ja, war halt irgendwie heute auch so. Weiß ich nicht, wie gesagt, wir hatten uns die Tage angeguckt und dann sind wir halt wieder ein bisschen auf die Idee gekommen, dort mal spontan halt vorbeizuschauen, um das mal zu machen. Nein, du bist ein erwachsener Mann, solche Sachen werden angeboten, wenn du nicht anders kannst, dann mach es. Also, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, ob man das macht. Jetzt gib mir mal den Mike, das interessiert mich jetzt mal wegen seines persönlichen Hintergrundes. Okay, ja, Thomas, gib's ihm mir mal bitte. Ja, sicher. Ja, guten Abend. Ja, hallo Mike. Ja, hallo Domia. Nun habe ich schon gehört, was ihr vorhabt. Ja, wir wollten ein Bordell ausprobieren. Das so, und ich habe jetzt aber auch gerade gehört, dass du in festen Händen bist. Ja, eigentlich habe ich eine Freundin, das stimmt. Was heißt denn eigentlich? Eigentlich ich heißt... Ich habe eine Freundin, nur ich bin nicht ganz glücklich mit ihr. Mhm. Und vielleicht auch mal eine andere Frau ausprobieren, nur da wir im Bekanntenkreis halt keine anderen... Ja, wie soll man sagen, Frauen zur Verfügung haben, wollte ich halt... Was auf dem Weg? Ja, ja, genau. Was ist denn da los bei dir in der Beziehung mit deiner Freundin? Wieso läuft das nicht gut? Ich würde mal sagen, die Chemie nicht. Also ich liebe sie nicht wirklich, nur ich habe Angst, sie zu enttäuschen, weil sie wirkt mich, also sie liebt mich wirklich richtig. Ja. Und ich habe halt Angst, ihr zu sagen, dass ich sie überhaupt nicht liebe. Weißt du, und das ist so. Das ist so, dass du sie, also ganz ehrlich gesagt, überhaupt nicht liebst. Ehrlich gesagt nicht. Also ich liebe sie wirklich nicht, sondern... Wie lange läuft das? Nur um mit ihr zusammen, um... Ja, verstehe, um ihr nicht weh zu verdecken. Um was zu verdecken? Dass ich einsam bin. Also ich möchte nicht einsam sein, deshalb bin ich mit ihr zusammen. Ah ja. Gaukelst du ihr das vor, dass du sie liebst? Ja, genau. Also du belügst sie da auch noch? Ja, du, wirklich habe ich es ihr nicht gesagt. Wenn sie mich fragt, ob ich sie liebe, rede ich meistens um den heißen Brei herum. Verstehe. Wie lange läuft das schon so? Seit 9 Monaten. Mhm. Übler Zustand, Mike, finde ich. Das ist wahr. Das ist ein total übler Zustand. Ich komme jetzt noch auf die Grundfrage gleich wieder zurück. Nicht, dass du denkst, dass ich jetzt da von der Grundfrage weggehe, aber das ist ja wichtig, wie das alles zusammenhängt. Du sagst, dass du aus... Aber ich habe schon die Chance gehabt, mal fremd zu gehen, doch ich habe einen Rückzieher gemacht. Ja, nein, weißt du, du kannst ja wirklich, du sollst ja alle Frauen der Welt haben, ich gönn's dir ja. Mhm. Aber bring erstmal deinen eigenen Stall da in Ordnung. Das ist doch kein Zustand. Du sagst zu mir ganz klar, ich liebe dich nicht, definitiv. Ich bleib mit dir aus zwei Gründen zusammen. Grund eins ist, es tut mir leid, ich habe Angst, ihr weh zu tun. Mhm. So, das ist die Mitleidsebene. Die Mitleid ist immer eine schlechte Grundlage für eine Beziehung. Gibt nie was, ist nie gut. Mhm. Das zweite ist, ich möchte nicht allein sein, sagst du. Genau. Dann streng dich verdammt nochmal an und zieh das durch, sei dann alleine. Weißt du? Ich möchte sie nicht enttäuschen und... Doch, du darfst sie enttäuschen. Meine, sagen wir, kommenden Schwiegereltern... Also mit denen komme ich auch super klar und die mag ich auch super sehr. Aber Mike, das sind nie deine Schwiegereltern. Niemals werden das deine Schwiegereltern. Wenn du mir schon so klar sagst, dass du die überhaupt nicht liebst, wirst du nie im Leben diese Frau heiraten. Nie im Leben. Ich hoffe das. Ich liebe sie nicht, aber ich mag sie und bin gerne mit ihr zusammen und habe auch viel Spaß mit ihr in meiner Freizeit. Ja. Bist die erste? Nur ich war früher schon in anderen Frauen verliebt oder in anderen Mädchen und ich weiß wirklich, was Liebe ist und ich habe es auch schon... Sagen wir, wirklich selber gefühlt, nur bei dieser Frau ist es wirklich nicht. So, weißt du, wie lange das gut geht? In Anführungszeichen gut geht zwischen dir also und der? Also 9 Monate bisher. Nee, das mag ja sein. Das geht so lange, läuft das noch, bis dir eine Frau über den Weg läuft, in die du wirklich verliebt bist. Denn dann kapierst du, und du weißt es, du hast es ja gerade richtig auch gesagt, du weißt, was das bedeutet. Genau, das stimmt. Also, ich würde da erstmal klar Schiff machen. Und wenn du sagst, ich kann nicht gut alleine sein, dann trainier das. Man muss auch mal alleine sein können. Man muss nicht nur immer mit Leuten zusammenklucken. Und dann kannst du auch machen, was du willst. Dann kannst du auch ins Bordell gehen. So finde ich das alles irgendwie murksig, was du da machst. Weißt du, mit dem Bordell... Ich bringe halt nicht übers Herz meiner Freundin zu sagen, dass Schluss ist. Doch, dass das muss... Dass endgültig Schluss ist und... Aber du bringst es übers Herz. Und ja, aber du bringst es übers Herz. Ich kann auch nicht vorstellen, dass wenn ich mit der Schluss mache, danach noch eine Freundschaft besteht. Nee, dann ist es halt auch ganz aus. Aber du bringst es übers Herz, eine Frau quasi mehr oder weniger zu belügen und ihr da was vorzugaukeln, was überhaupt nicht stimmt. Was meinst du, wenn die das jetzt gehört hätte hier, wenn die diesen Satz gehört hätte, ich liebe die überhaupt nicht. Das bringst du übers Herz zu empfinden innerlich. Naja, also... Da hast du schon recht. Ja, also ich sag dir das jetzt nur mal so, eigentlich war das ja gar nicht unser Thema. Das Thema war ja, dass ihr gerne in ein Bordell mal gehen wollt. Nee, das ist ja auch der Konflikt meinerseits jetzt. Ich liebe sie zwar nicht, aber ich mag sie gerne und bin gerne mit ihr zusammen. Und falls sie das rauskriegen würde, dass ich im Bordell war, würde ich sie ja auch sehr groß enttäuschen. Weißt du, was ich die optimale Lösung fände? Wenn du klar Schiff machen würdest und du sagen würdest, ich trenne mich von der Frau... Und dann lasse ich mal so die Sau raus und dann gehst du auch mal ins Bordell von mir aus. Das wäre okay, aber so ist es alles nicht in Ordnung. Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist, Mike. Okay, alles gut. Also, triff die richtige Entscheidung und grüß den Thomas nochmal von mir. Tschüss. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema, wie ich es bereits schon sagte, dazu stehe ich. Ich möchte mit euch reden, die ihr sagt, genau dazu stehe ich, wenn die ganze Welt dagegen ist. 0 Uhr, ab 0 Uhr anrufen, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.